Kanonen. Unser hochfeinem Herz sprechen wir mit Gewehren heut und mit Kanonen. Adelanten, Proletarier, kämpfen mutig, das Kämpfen wird sich lohnen. Wir schießen scharf, denn die Spanien darf kein Unterdrücker mehr wohnen. Adelante, Proletarier, wie er will für die Herren Hunger frieren. Heute ist Schluss und es macht jeder Schuss, dass wir nicht mehr vor Hunger krepieren. Adelante, Proletarier, schlagen die, die vom Hunger profitieren. Weg mit der Not, für uns Arbeiterbrot, wir Arbeiter kommandieren. Angetreten, wir Proleten haben nichts als die Ketten zu verlieren. Soll der Faschist nur erzittern vor Schiss, wir marschieren, marschieren, marschieren. Adelante,